Gleich brandneu. Die neue Dune-Nachtschwemme. Hand in Hand heißt die. Wir machen wieder jede Stunde ein Gewinnspiel, ganz klar. Let's Go Hand in Hand. Die ganz neue Dune. Nachtschwimmer, dann könnt ihr ja noch den Typen da, der immer bei mir drin ist, hä? Wie heißt denn wieder? Weiß jemand, was heute für ein Abend ist? Ja. Der, an dem sich dein Körper endgültig von den Achseln abspaltet? Ey, heute geht's rund, heute werde ich nichts mehr durchgehen lassen bei dir. Ach Quatsch, was oder wer soll mich wohl aufhalten? Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Letzte Show beginnt. Auf die Plätze, jetzt geht's los. Close the doors, cause we gonna party here all night tonight. Hier geht's ins Wochenende. Party Time. Das kriege ich schon noch in den Griff mit dem Schuhverkäufer. Er ist jetzt halt noch richtig stark. Die fasse ich mal irgendwo hin, ey. Ich würde dir gerne an die Kehle fassen. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Echt ein Bomben-Sound hier. Geht dich aber gut. Auf dem Bahnhof blieb zurück, ist längst entschwunden meinem Blick. Ich fahre in ein fernes Land, das mir bis heute unbekannt. Die Lok, die tutet lang und laut, da aus dem Wagenfenster schaut, sieht Stadt und Land vorüberziehen und Rot und Super stark der Song, ne? Nachtschwimmer, 22 Uhr 21, heute am Freitag. Dann grüße ich natürlich alle Blondies, stellvertretend die Kelly. Kelly 2000. Hallo Kelly. Die Post ist da. Was haben wir? Naja, Rechnung für dich. Fanpost für mich. Oh, und ich denke, wir alle wissen, was unser kleiner Handarbeiter kriegt. Selbstbefummler, neueste Ausgabe. Nicht aufs Klo gehen. Wollte nicht, Sommer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Want it all. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommen erstmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen, Samstag, 27. April. Zum einen Neuried Altenheim, Festhalle, das ist bei Offenburg. Und Horb, die Hohenberghalle in Horb am Neckar. Ferner im Elsass in Hattmatt. Das war letzte Woche auch und diese Woche wieder Hattmatt. Und Nachtschwimmer, aufgepasst, am Dienstag. 30. April, Mittwoch ist nämlich Feiertag, 1. Mai. Breisach, Stadthalle Breisach. Breisach bin ich selbst mit der großen Anlage. Hoffentlich passt ihr da rein. So, dann Freitag, 3. als Vorschau, 3. Mai, Simonswald im Festzelt. We'll be right back. Wärmer. Hört sich auch so in Richtung Robert Miles und alles reitet auf der Instrumentalwelle. Und da habe ich nachher noch ein paar Beispiele. Uhr, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Nachtschwärmer. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Dreams. Achtung! Wir unterbrechen. unterbrechen das Programm für unsere intergalaktische Senderkennung. Come on. Feels like in heaven. Feels like in heaven. Call it love, call it rhythm, the state of it. Feels like in heaven. I am blessed and obsessed, serious and dead. Feels like in heaven. Call it love, call it rhythm, the state of it. Feels like in heaven. I am blessed and obsessed, serious and dead. Feels like in heaven. Wonder. Feels like in heaven. Hallo Lachschwämme. Und jetzt ist Zeit. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Wir suchen wieder 5 in der Brennen. Und jetzt wird gespielt. 1, 2, 3. Los geht's, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Seid ihr bereit? So. 0138 8000. Gewinnspiel. Every hour, yo, I need a cold shower. Cool my brain and chill my mind. I take it each step, time after time. Thinking about ya, dreaming about ya. Girl, I'm just so mad about ya. Yes, my baby drives me crazy. Got my mind on the time you gave me. Feeling like my body's on fire. I don't smoke, but girl, I'm higher when you're moving. And you're grooving. I probably ain't got no time to be losing. Think about everything I told you. You and me, over and over. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel und wir suchen 5 Interpreten in diesem Zusammenschnitt, der jetzt gerade läuft. L, Freund und Damenschuhverkäufer, du machst nicht mit. Angehörige und Anwesende sind draußen. Wenn ich dich erwische, bist du dran. Beschiss ist es erst, wenn du dich erwischen lässt. Ich erwische dich. Habt ihr schon 5 zusammen, Nachtschwimmer? Dann machen wir jetzt noch 2 dazu als Zugabe. Und dann möchte ich es aber wissen. Wenn ein Interpret zweimal kommt nach Schumann, gilt es natürlich nur als einmal. Ist ja klar. Hey! Mobile or radio DJ. Hey, yo, who's in the house? Let it roll, get bold. Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Are you ready? It was midnight in the howling forest. It was midnight. Midnight. was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. It was midnight. So, jetzt. Ich glaube, wir sind wieder ein paar rausgefallen. Die Leitungen glühen wieder. Oder steckt da Ill dahinter? Oder Kelly? Oder wer auch immer? Ich guck mal. Ich habe in der Leitung den Holger aus Helmsbach. Holger! Bist ja, du? Hallo. Grüß dich. Ja. Holger, wir wollen alle von dir 5 Interpreten hören. Ja, gut. Also ich habe einen Captain Jack. Richtig. Captain Hollywood. Jawohl. Love Message. Snap. 4. Und Culture Beat. Das ist richtig. Klasse. Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Hey! Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Wow, wow, ziemlich toll. Das ist cool. Das ist Spaß. Das ist super cool. So, das hätten wir. Schwotikowski. Und weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Radio. Am Abend. Radio. Am Samstag. Four. Imperio Cybertron. Die ganz neue Imperio. This was a journey with Cybertron. Yeah. 22:09 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Das ist mein Amtsbruder, Charlie Lanois, Metal CEO. Kommt mal ein richtiger Nachtschwimmer. Remix. Tupac. Und zwar zusammengemacht von mit Dr. Dre, Tupac, California Love. Stop. Everybody, everybody, everybody, everybody. Spitzenklasse, California Love. Langsam beherrscht BSE auch das Witz von Blondie-Thema. Die beliebtesten sind ja kombinierte Blondie- und BSE-Witze. Apropos BSE, El, wie ist es mit deiner Tochter? Hast du geguckt, dass die kein Rindfleisch isst? Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Ja, weißt du warum? Ich kann dir sagen, El, weil nämlich BSE setzt sich nur im Gehirn fest. Und ich sage, da ist keins vorhanden. Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Nun, Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Das halte ich im Kopf nicht auf. Yeah. Ihr wisst doch Bescheid. Wir machen das Programm, das euch gefällt. So, Mayday, gleich die aktuelle, der aktuelle Song. Members of Mayday, The Day X. Vielen Dank für die vielen Faxe schon wieder. Wer faxen möchte, 01 0621 33 75 266. Ich wiederhole, 0621 33 75 266. Ihr habt es richtig aufgeschrieben nach Drummer, weil sonst geht es nämlich nicht. Ich wiederhole nochmal, 0621 33 75 266. Ganz herzliche Grüße gehen wieder in die Schweiz und Elsass. Alle Gaststätten, die eingeschaltet haben, Bistros und so weiter. Und einige schon, die sich draußen die Baggerseen gewagt haben. Und dann gönne ich ganz schöne Grüße, liebe Grüße ins Kinzigtal zu der Marien. Ganz klar. So, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Aufregende Sache, hä? Hey, Sie! Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen! Oh, genügsamer! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000! And right on, baby! Wow! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 Party Time on the Road. Für morgen, Samstag, 27. April, zum einen Neuried Altenheim Festhalle, das ist bei Offenburg, das sind wir ja öfters. Und dann Horb. Horb am Neckar, die Hohenberghalle. Riesengroße Halle übrigens. Und im Elsass in Hadmat. Da waren wir letzte Woche auch und diese Woche wieder. Am Dienstag, den 30. Party Time Dancing in den Mai mit Charlie 2000. In Breisach, in der Stadthalle in Breisach. Nee, Freiburg. Für alle, die von weit weg herkommen. Und im Elsass in Eschbach am Dienstag. Breisach bin ich zum ersten Mal, da freue ich mich drauf. Hey! Freitag, 3. Mai, Simonswald, Festzelt. Im Sherwood. Im Schwarzwald. Enjoy the show, tell what we make and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest. On the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road again. We're Charlie 2000. This is the Mobile Road Show. Alles. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? Jumbo. Die ganz neue Mr. President. Es empfiehlt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir verlosen nämlich heute noch 3 Bluebox Banking Timer, 1 Autoradio, da zeige ich noch was dazu, 1 Heimstereoanlage, wie finde ich das? Und Mountainbike, genau. Ein Wahnsinn. Hallo, hallo, hallo. Keiner macht dich mehr an. Hallo. Yeah. Thank you. Das ist die neue Taucher-Nachtschwimmer. Taucher, kein Unbekannter, war aber lang jetzt ruhig um ihn und jetzt schlägt er wieder zu. Blub, blub, weg war er. Ey, El! Wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt halb vorbei, El. Wieso? Du kommst jetzt nicht dran. Nein, das dauert zu lang. Uhr und 33 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hey, und jetzt wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Die Teilnehmer bitte auf. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Ja! Wahnsinn! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start frei! Wir suchen 5 in der Briten! Da sind wir! Die Leidenschaft noch gewaltiger! Und es gibt wieder eine CD zu gewinnen! Noch härter! Okay, DJ! Juhu! Los geht's! Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the... Jetzt kommen aber Songs, die sich einander ganz ähnlich aufpassen. Ja! Da klingt einer wie der andere, doch sind es verschiedene. Ich hab's oft genug gespielt, ihr müsst es wissen, nach Schwärmer jetzt. das ist das super Gewinnspiel.